die erste gemerkt, dass wir schon beginnen können? Die erste steht da schon. Die erste steht hier. Was ist mit der ersten zu produzierenden Einheit? War irgendwie eine Frage, ich weiß nicht mehr, ich glaube von Hubert. Und dann auch, bei welche Voraussetzungen für die materielle Produktion müssen gegeben sein? Also dazu gehört auch die Frage, wo kommen denn die Produktionsmittel her? Ja. Vielleicht diesen Komplex erstmal? Wenn das denn meine Frage war, würde ich sie gerne ein bisschen konkretisieren. Bitte. Also im Grunde wollte ich drei Fragen aufwerfen, von denen ich meine, dass Christian sie ausklammert oder ihre Beantwortung als unproblematisch voraussetzt. Erst ist eine Verallgemeinerung von der ersten Frage, wie kann es überhaupt zur Initiierung von Projekten zur materiellen Produktion kommen, wenn wir heute von der bestehenden Gesellschaft ausgehen. Es liegen grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man möchte in Konkurrenz zur kapitalistischen Produktion treten oder man möchte bestimmte Marktlücken, also oder Nischen besetzen, die der Kapitalismus nicht besetzt. Wenn man in Konkurrenz treten will, dann stellen sich gleich die weiteren Fragen. Die zweite, die bei dir eigentlich sehr einfach erscheint, ist die nach der Aufwandsverteilung. Du gehst von einem bekannten Aufwand aus, der dann zu beschreiben wäre und in irgendeiner Auktionsform unter Interessierte aufzuteilen wäre. Ich möchte mal ein konkretes Beispiel nehmen, das gekommen ist, entweder Fahrrad- oder Autoproduktion. Autoproduktion ist nur ein bisschen anspruchsvoller noch, aber es würde reichen, Fahrradproduktion aufziehen zu wollen. Ich frage, wer weiß, woher welcher Aufwand in einer Fahrradproduktion nötig ist. Nicht nur quantitativ, sondern qualitativ, verteilt auf die verschiedenen Produktionsschritte. Ich behaupte, außer denen, die heute schon Fahrräder produzieren, weiß das so gut wie niemand. Deswegen wird das Projekt erstmal, wenn es nicht schon Fahrradproduzenten sind, die da maßgeblich beteiligt sind, gar nicht zu dem Projekt kommen. Zweitens ist dabei unterstellt, oder zusätzlich ist dabei unterstellt, dass der bekannte Aufwand nur im Grunde nach unterschiedlicher Beliebtheit, Popularität oder Annehmlichkeit verteilt werden müsste und nicht auch nach unterschiedlichen Fähigkeiten, Qualifikationen und Know-how. Auch das beißt sich mit der Realität und stellt allein schon das erste Projekt in Frage oder jedes Projekt, das nicht die entsprechenden Qualifikationen unter den Interessenten aufweist. Die dritte und letzte Frage in dem Zusammenhang ist die nach den Produktionsmitteln, die anscheinend bei dir überhaupt keine Rolle spielen. Es gibt nicht nur natürliche Ressourcen, die man braucht, sondern es gibt auch heute in der Zeitalter der industriellen Produktion Produktionsmittel, die nötig sind zusätzlich zur menschlichen Arbeitskraft, und die Produktionsmittel bestehen nicht nur aus vorhandenen Gebäuden, Maschinen und Vormaterial, sondern es muss auch die Produktion am Laufen gehalten werden, wenn sie eine gewisse Dauer haben soll. Das heißt, es sind Vormaterial, Vorprodukte, Hilfs- und Zusatzstoffe nötig. Ja, also ich bin sofort fertig. Entweder erfordert dann ein Projekt sofort, dass mehrere vorgelagerte Projekte ebenfalls ins Leben treten, die das nötige Vormaterial oder die nötigen Produktionsmittel bereitstellen, oder es wird nötig, sie zu kaufen. Und dann fängt ein Teufelskreis an. Wo kommt das Geld her, um die nötigen Produktionsmittel zu kaufen? Und so weiter. Und dann sage ich mal, die Perspektive der Verdrängung der kapitalistischen Produktion durch Peer-Produktion auf dieser schrittweisen Ebene der Ausbreitung von vier Projekten halte ich für eine große Illusion. Das Produktionsmittel geht, weil ja das ja mein Punkt ist. Ich habe gerne was. Kannst du lauter machen? Dass ein Produktionsmittel geht, was ja mein Punkt war, wo ich gerade noch einen kleinen Ding anfühle, in der Tat, was du gesagt hattest. Aber heute ist es ja auch so, dass der Voraufwand, bevor überhaupt das erste Stück produziert wird, schon ziemlich hoch ist. Also bei der Autoproduktion beispielsweise ist es ja schon so, dass das Design von einem neuen Auto erhebliche Kosten verursacht oder erhebliche Aufwand, verursacht. Der muss ja dann auch umgelegt werden, irgendwie auf die Stückzahl. Also dieses Problem müsste ja bei dir auch auftreten, ist im Prinzip eine ähnliche Kategorie, wie eben die Produktionsmittel zur Verfügung zu haben, also die Vorkosten der Produktion quasi, bis es überhaupt zum ersten Stück kommt. Ja, ich hänge mich vielleicht mal an diesem Punkt, an der Produktionsmittel, weil der jetzt als letzter kam und der ist relativ, also was man immer sagen muss, ist, dass es hier zwei verschiedene Ebenen gibt. Die erste ist, die Ebene, wie kann denn das erste Projekt mit materieller Produktion anfangen, wenn es keine anderen Projekte gibt, die das tun? Diese Frage behandle ich in meinem Buch nicht und lasse sie auch ganz explizit außen vor, weil da andere Probleme auftreten, die da nicht auftreten, wenn es diese Produktionsweise schon gibt. Also das ist die Frage, wie kriegt man den Übergang hin? Das ist eine Frage, die ich in meinem Buch nicht behandle. Und die Idee ist, dass wir da morgen drüber sprechen, aber weil das ganz andere Lösungen. Also dann zum Beispiel braucht man für bestimmte Dinge Geld, wenn man kein Geld braucht in einer fertig entwickelten Peer-Ökonomie. Also da sind andere Mechanismen nötig, nochmal zusätzliche Mechanismen, die ich für mein Buch außen vor verlassen habe. Also beantworte ich jetzt erstmal nur die Frage, wie sieht es mit Produktionsmitteln aus in einer Peer-Ökonomie, die es schon gibt. Und da ist, denke ich, diese Frage schon beantwortet aus dem, was ich dargelegt habe, nämlich, dass alle Produktionsmittel entweder das Ergebnis, sind entweder natürliche Ressourcen oder sie sind Ergebnis von menschlicher Arbeit. Das heißt, der Aufwand, den ein Produkt erfordert, da ist es erstmal nicht direkt wesentlich, ob der jetzt innerhalb des selben Projektes erfolgt oder in verschiedenen Projekten. Also das Fahrradprojekt, was dann auch den Aufwand eines anderen Projekts, sagen wir mal, in Anspruch nimmt, um die Fahrradfabrik zu bauen oder so, das ist Aufwand, der sich dann nach und nach über die Fahrräder verteilen muss. Also dieses Projekt, ja, muss vielleicht erstmal genug Leute finden, zum Beispiel, die sagen, ja, wir haben Interesse an Fahrrädern, wir sind bereit, den notwendigen Aufwand dann zu übernehmen, dann würde sich dieser Aufwand nach und nach verteilen, also was das Durchschießen betrifft. Und ja, ebenso, ob nun irgendwie die Komponenten, die Räder dann von einem Projekt hergestellt werden oder von einem anderen hergestellt werden und von diesem das letzte Projekt dann nur die Fahrräder zusammenbaut und den Aufwand kombiniert. Also der Aufwand kann sich ganz unterschiedlich im Pool verteilen an ganz verschiedene Projekte, die halt was zum Gelingen beitragen. Weißt du, dass sie die Räder produzieren, weißt du, dass sie die Klingel produzieren, weißt du, dass sie ein Gebäude produzieren. Also das ist der einfache Aufwand, der sich aufteilt. Also der gesamte Aufwand, der für die Fahrradproduktion notwendig ist, wird letztlich durchgereicht an die Fahrräder haben wollen. Man misst den Aufwand da, wo er auftritt. Also aber voraussetzt, dass die auch tatsächlich, also dass die den Tauschwert auch realisieren können. Wenn die den Tauschwert nicht realisieren können, dann bleiben sie auf ihren Vorkosten sitzen. Da gibt es keinen Tauschwert, aber ja, klar, also man muss sich irgendwie über, also letztlich, entweder man findet genug Leute, die sagen, wir haben Interesse, oder sagen, es gibt einige Leute, die sagen, ja, okay, wir machen jetzt erstmal den Aufwand, hoffen, dass es sich lohnt, dass also wir nachher auch andere mitmachen wollen und wir genug Fahrräder loswerden, sonst haben wir halt viel Aufwand investiert. Aber, die ja. Sie aber zahlen müssen, weil das interessiert die liefernden Projekte ja nicht, ob die jetzt damit erfolgreich sind oder nicht. Ja, für sowas wie Gebäude. Also man müsste halt sehen, wie Gebäude, aber ich gehe ja davon aus, dass Gebäude genutzt werden und nicht in dem Sinn gekauft. Das heißt, wenn du dann nur ein halbes Jahr in dem Gebäude bleibst und es dann nicht mehr nutzt, dann ist es nicht so schlimm. Andere Sache ist natürlich, wenn du jetzt eine super teure Produktionsanlage brauchst, die nur für deine Firma gebaut, also nur für dein Projekt gebaut wird und für sonst gar nichts gut ist. Und dann investierst du furchtbar viel Aufwand für diese Produktionsanlage und sie wird nachher gar nicht genutzt. Das ist für die, die es gemacht haben, natürlich unbefriedigend. Also ich denke, ein wichtiger Punkt bei erfolgreicher Peer-Produktion ist eben so eine Modularität, dass man jetzt nicht sagt, also Autoprojekt ist wirklich keins, womit man anfängt, denke ich, dass man sagt, wir bauen jetzt Autos. Sondern man sagt erstmal, dass Modularprojekte immer Schritt für Schritt auf anderen Projekten aufbauen können. Das heißt, der Aufwand, den die Leute machen müssen, um den nächsten Schritt zu tun, ist jeweils nicht so hoch, sondern man geht so inkrementell vor von einfachen Produkten zu komplexeren Produkten, von Basiskomponenten zu zusammengesetzten Komponenten. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, damit das Ganze erfolgreich in der Praxis starten kann. Es gab weitere Punkte, es gibt irgendwie vielleicht viele weitere Punkte, aber auch noch andere. Gut. Wer moderiert? Uli noch? Oder? Ach, ich muss dauernd mal wieder weg, das ist blöde. Also vielleicht soll das jemand anderes, du machst das am besten, Stefan, du bist hier. Ne? Ja, ich muss schon mal die Fragen raus. Nur mal gucken, wer. Gut, ich mach's. Die Reihenfolge ein bisschen. Jetzt. Harald und dann hier drüben. Jetzt komme ich zu einer Frage, die ich in einem Hausbau nicht ganz vorhin gestellt habe, weil du eben auch so sagtest, von Haus, von Aufwand und so Ableitungen des freie Software auf reale Produktion. Wenn ich jetzt ein Hausprojekt habe, kann ich ein Haus bauen. Ich kann zwar meinen Aufwand als Fliesenlegen einbauen, aber ich finde keinen, der jetzt die Wasserleitung unterhalb den Fliesen oder so schnell nicht finde da keinen, der das macht. Da kann ich dann nicht einfach einen Link reinhängen. Ich mache mal schon die Fliesen, hänge einen Link rein. Wenn das jemand kann, tut er mal bitte noch die Rohre verlegen, verstehst du? Da ist eine ganz andere Abfolge voneinander notwendig. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll. In dem Punkt muss ich ja alle Ressourcen, alle Möglichkeiten haben. Von vornherein, ich muss wissen, was ich brauche. Ich muss eine konkrete Aufwandschätzung haben. Selbst im Softwarebereich, wo ich arbeite, ist es oft so, wenn mein Chef mich fragt, wie lange brauchst du? Ich sage 3 Tage und brauche dann plus 5, weil ich irgendwas vergessen habe irgendwo. Wie soll das da funktionieren? Ich kann ja, wie gesagt, nicht links einfach hinter die Fliesen hängen und verlegt mir da mal einer, wer es kann, die Wasserleitungsrohre. Also das war, denke ich, wenn ich jetzt da direkt was zu sagen kann, das war halt auch dieser Punkt, der schon am Anfang kam, zu der Frage, wie weiß denn das Projekt überhaupt, wie der Aufwand ist? Also was geht in eine ähnliche Richtung, sagen wir mal. Und das eine, denke ich, dass am Anfang halt Projekte, wenn sie anfangen, dann sind sie hochgradig experimentell. Also die Leute haben erstmal nicht die Idee, ich will jetzt ein Haus bauen, um darin zu wohnen und ich weiß das alles schon, sondern die Leute haben erstmal die Idee, ja, wir wollen hier versuchen, Bierproduktion in einem neuen Bereich zu machen. Also es geht uns erstmal nicht jetzt konkret mit möglichst wenig Aufwand was zu machen, sondern wir wollen jetzt was Neues lernen, wir wollen was Neues initiieren. Also am Anfang weiß man das alles noch nicht so und da ist dann wahrscheinlich auch mehr dieser experimentelle Charakter halt für die, die bei sind. Also das motiviert sie, sonst machen sie halt nicht mit, dann kaufen sie sich lieber ein Haus. Das andere kann natürlich sein, dass du gar keine andere Möglichkeit hast, dass du halt keinen Job findest und dann sagst mit diesem Projekt, ich versuch's mal, ob es klappt. Wenn es klappt, kriege ich damit die Möglichkeit zu wohnen. Wenn es nicht klappt, habe ich irgendwie das eine oder andere gelernt. Also weiß einfach dann ein bisschen ein Abenteuer, auf das man sich einlässt. Haus kaufen geht ja dann nicht mehr. Genau, wenn man kein Geld hat, kann man kein Haus kaufen, aber man kann versuchen, es mit anderen zu produzieren. Das klappt entweder oder. Es klappt halt nicht. Wo wohne ich so lange, bis es fertig ist? Wie bitte? Wo wohne ich bis dahin, bis es fertig ist? Ja, brauchst du das für dich oder brauchst du das für jemand anders? Naja, aber es gibt ja genügend Beispiele dafür, dass es funktioniert. So, ne? Es gibt ja einige Projekte, die das irgendwie hingekriegt haben, sich gemeinsam Immobilien zu schaffen. Ja, ich glaube, wir müssen die Diskussion... Du hast schon länger mit dem Melden. Ja, hier waren auch noch zwei. Ja. Sie war, glaube ich, direkt dazu. Ich glaube, direkt dazu, nur ein Satz. Peer-Produktion heißt ja nicht, dass man sich die nötige Expertise bei Fachleuten zusammensucht. Es wird ja nicht einfach frei aus dem Bauch experimentiert. So blöd ist ja keiner, oder? Also von daher, denke ich mal, bei intelligentem Ansatz wird sich dieses Problem jetzt erübrigen. Wieso? Ja, weil man doch nicht alles selber machen muss. Ich muss doch nicht alles selber produzieren, was ich im Leben brauche. Das ist doch nicht der Ansatz der Peer-Produktion. Nee, aber hier bei den Projekten. Also, ich habe mich vorher schon gemeldet. Also, ich möchte einfach mal bestreiten, dass der Aufwand einfach nur der Aufwand ist. Also, es wird so der Anschein erweckt, als sei das objektiv vorgegeben von außen, so wie ein Naturgesetz. Das hat ja vorhin, hast du das ja auch angesprochen und einige von euch, Beispiel Autoproduktion ist ja gesellschaftlich umstritten. Also ich gehöre zum Beispiel zu der Minderheit, die seit 17 Jahren kein Auto und brauche auch kein Auto und ich möchte eigentlich auch nicht für die Autoproduktion mitbezahlen. Das heißt, es muss, um das nochmal als Beispiel zu nennen, eigentlich die Wünschbarkeit vorher erstmal geklärt werden, bevor eine Produktion angefangen wird. Ja, das behaupte ich. Ja, dass es also subjektiv ist, was der Aufwand ist. Ja, es hängt von dem Willen, von der Wünschbarkeit der einzelnen Subjekte, der einzelnen Menschen ab. Aber das ist ja einerseits gegeben dadurch, dass der Aufwand sich ja aufteilt unter denen, die an einem Produkt Interesse haben. Also wenn du an einem Auto kein Interesse hast, dann trägst du natürlich auch nichts dazu bei, dass Autos beigetragen werden. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist in sowas wie Auto, also der für alle Produkte gilt. Der andere Punkt ist speziell bei sowas wie Autos, dass da eben auch noch sowas wie die gesellschaftliche Vermittlung auf entweder die Gestaltung von Mobilitätssystemen reinkommt, also das, wo ich lokale Assoziationen sehe, die sich eben überlegen, wie sie den Verkehr in der Straße in ihrem Ort, in ihrer Gegend überhaupt gestalten wollen. Also ob sie Straßen bauen oder ob sie mehr öffentliche Verkehrsmittel bauen. Also sonst, wenn deine Gemeinde überwiegend sagt, ja, wir wollen aber keine Autos, das ist so eine Umweltverschmutzung und viel zu viel Mühe und viel zu gefährlich und so, und wir bauen lieber auf, setzen verstärkt auf öffentlichen Nahverkehr und bauen gar keine Autostraßen, dann kannst du zwar dich mit anderen zusammentun und dir ein Auto bauen, aber du hast dafür im Endeffekt auch nicht viel, weil du es halt gar nicht richtig einsetzen kannst. Also das ist was, die Sache der gesamtgesellschaftlichen Vermittlung, dass man eben bestimmte Ziele sich gesamtgesellschaftlich zusammensetzen, was der Mehrheit der Leute wichtig ist. Und das andere ist eben dann das, was individuell den Leuten wichtig ist, ob man eben zur Autoproduktion beiträgt oder zu anderen Dingen. Martin, Friederike. Nur ganz kurz noch zu der vorigen Frage. Also wenn man jetzt so eine extrem aufwendige Produktionsanlage hätte, das blieb jetzt so ein bisschen offen, wie man das machen könnte. Aber ich habe es immer so verstanden, dass ja auch Aufgaben angefragt werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Chips produziert, dann muss man erstmal, also Computerchips, dann muss man erstmal eine aufwendige Fabrik hinstellen. Und in dem Fall würde wahrscheinlich der Aufwand dann von der, sagen wir mal, ist es jetzt die lokale Assoziation oder eine andere, vorgeschossen werden. Nur um mal klar zu machen, dass das irgendwie kein überwiegendes Hindernis darstellt, so wie es ja auch jetzt ist, dass eben unter Umständen durch den Staat zum Beispiel eine neue Technologie erstmal gefördert werden muss, solange eben diese Anlaufprobleme noch bestehen. Und diese Möglichkeit gibt es natürlich auch, wenn das für ein einzelnes Projekt zu viel wäre. Achso, zum Autobeispiel wollte ich nochmal sagen. Ich glaube tatsächlich, dass das zu kurz greift. Also es wäre ja wirklich, ich sage jetzt auch mal, wirklich eine marktwirtschaftliche Regelung, die eben die externen Kosten überhaupt nicht berücksichtigt. Also die externen Kosten eben, die ganze Umweltverschmutzung etc. Du sagst jetzt, das regelt sich, weil die Gemeinschaft will das dann nicht. Dann gibt es keine Straßen. Aber was weiß ich, also für Flugzeuge zum Beispiel brauchst du dann vielleicht nur zwei Kleingruppen, die sich jeweils einen Flughafen hinbauen und dann können sie die ganze Zeit hin und her fliegen und die ganze Umwelt verpesten oder so. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, das zu sagen, dass es mit diesem ja doch eben Nachfragesystem ohne gesellschaftliche Regelung vollkommen harmonisch funktioniert. Also gerade wegen der externen Kosten. Es scheint so ein bisschen so zu sein, als würde sich durch über den Produktionsbereich alles Gesellschaftliche regeln lassen. Das denke ich wohl, das ist ja wohl auch nicht der Fall. Also nach wie vor wird über Projekte und Pools hinaus politische und auch sonstige Regelungen, rechtliche Regelungen auch zum Beispiel sicherlich notwendig sein. Auch Forschung oder so. Also ich denke, die Gesamtgesellschaft ist damit nicht voll abgedeckt. Das muss aber auch gar nicht sein, meine ich. Weil es würde ja reichen, wenn man den ausufernden, wilden Produktionsbereich überhaupt erstmal human in den Griff kriegt. Da wäre schon viel gewonnen, würde ich mal sagen. Ja, also zu diesem Punkt, das war ja was, was Martin auch schon angesprochen hatte, dass eben für sowas wie Großprojekte, Forschung oder so, dass, da sehe ich halt was, wo lokale Assoziationen, die ja klein oder groß sein können, sich eben ihre Ziele setzen. Also die sagen, ja, wir wollen irgendwie jetzt Forschung unterstützen, wir wollen dies und das herauskriegen, was jetzt erstmal nicht unmittelbar in Produkte fließt, aber eben im Interesse der Gemeinschaft, der Allgemeinheit dann gemacht wird. Das Zweite, was Friederike ansprach, mit den externen Kosten, also das, was ich in meinem Buch nicht allzu stark anspreche, aber ich gehe halt auch zum Teil daraus ein, dass da dann, also ich erwarte jetzt nicht unbedingt, auch wenn das natürlich denkbar ist, wie du meintest, dass es einfach verboten wird, bestimmte Dinge zu machen, weil ich gehe aus, dass vieles sich über sowas wie Reputation regelt. Das ist eben sowas wie bestimmte, also ich sehe auch, dass, das habe ich jetzt im Vortrag nicht erwähnt, aber ich sehe im Buch, dass Projekte, die ähnliche Interessen haben, sich zusammenschließen, um gegenseitig ihr Wissen, ihre Erfahrungen auszutauschen, und dass sie dann auch sowas wie bestimmte Spielregeln vereinbaren, was halt erwartet ist, so sogenannte Guidelines, Richtlinien, an die sich die Projekte halten sollen. Und dass Projekte, die, wenn wir da gefährliche Techniken einsetzen, schädliche Techniken oder umweltverschmutzende Techniken, dass die dann durch diese Guidelines einerseits entmutigt werden, die anderen sagen, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr aber, dann schließen wir euch sozusagen aus dem Kreis aus, dann kooperieren wir euch nicht mit euch, was sowas wie das Teilen von Wissen, von Erfahrungen, wie die Absprachen über die Produktion betrifft. Das ist eins. Und das andere ist der, was ich im Vortrag auch gar nicht habe, aber in dem Buch, ist, dass Modell der Konfliktlösung, dass ich davon ausgehe, dass jeder, der etwas macht, was andere in tatsächlich oder potenziell großem Maße betrifft, sich mit diesen anderen absprechen muss. Also dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, ich baue hier ein Atomkraftwerk hin und wenn es dann explodiert, dann haben die Leute in der Nachbarschaft halt Pech gehabt, sondern damit ich ein Atomkraftwerk bauen kann, muss ich im Grunde den Konsens haben von allen, die von der Explosion des Atomkraftwerks betroffen wären. Das sind so viele, dass ich davon ausgehe, dass so eine Technik wie Atomkraftwerke in dieser Gesellschaft schlichtweg nicht mehr möglich ist, weil sie halt nicht die notwendige Akzeptanz findet. Heute setzt man sich darüber hinweg, aber das ist in dieser Gesellschaft, wo es jetzt keinen Staat gibt, der sich da einfach hinwegsetzen kann, dann nicht mehr möglich. Also da gehe ich daraus, dass es solche Regelungsmechanismen gibt, dass man eben so eine Art Konsens erreichen muss zwischen den Betroffenen, die dazu führen, dass sagen, Techniken, die gefährlich sind, die umweltzerstörerisch sind, halt am Veto der Betroffenen, die dann darunter leiden würden, scheitern. Silke? Also in die gleiche Richtung. Ich gehe eben nicht davon aus, dass sozusagen bestimmte objektive Grenzen, die gesetzt sind durch die totale Endlichkeit von Ressourcen beispielsweise, sozusagen automatisch gesellschaftlich, gemeinschaftlich ausgehandelt werden in dem Moment, wo du das Ziel der Produktion bestimmst. Da hast du ja quasi in deinem Modell den Verhandlungsrahmen. Wollen wir das, wollen wir das nicht, das Atomkraftwerk? Gehen wir jetzt mal davon aus, die Leute sagen, oh doch, wir wollen Nanotechnologie, weil das cool ist, irgendwo was reinzuwerfen und sozusagen die Eigenschaften des Aluminiums zu ändern, sodass es das härteste Teil der Welt überhaupt ist und Diamanten spalten kann. So funktioniert ja irgendwie Nanotechnologie. Oder es ist cool, dass wir jetzt Atomkraft nutzen, weil wir finden, es ist eine ökologische Lösung. Also kann es ja geben. Du hast aber sozusagen in deinem Modell immer so die Idee von Freiheit und Freiwilligkeit, die sozusagen alles determiniert. Also wir produzieren, was die Leute wollen, wir produzieren, was am beliebtesten ist, wir führen noch eine Präferenzregel ein. Wäre es nicht sinnvoll, mal zu überlegen, ob man so bestimmte sozusagen Normierungen, hinter die man auch nicht zurückgehen kann, Menschenrechtsverletzungen, sozusagen so eine Art Endlichkeitsklausel bei natürlichen Ressourcen und so weiter, sagt, das geht auch nicht. Also sozusagen, das wird auch mit einem Veto belegt, ja, und sozusagen, oder das kriegt einen Aufwandsfaktor, den kein Mensch mehr erbringen kann, und dadurch den gigantischen Aufwandsfaktor wird es sozusagen ausgebotet, ja, also diese Idee, ich vertraue darauf, dass die Menschen das Richtige für die Gesellschaft entscheiden, unabhängig sozusagen, was in benachbarten Systemen stattfindet, oder was in ökologischen Systemen passiert, die halte ich für sehr gewagt. Also musst du nicht sozusagen noch eine normative Ebene einziehen, die nicht nur sich auf das Konzept von Freiwilligkeit und Freiheit und Selbstentfaltung bezieht, sondern auf Fragen von absoluter Endlichkeit, Menschenrechte und so weiter und so fort. Benni? Ich wollte nochmal zu dieser Frage mit den endlichen, mit den externen Kosten, das geht ja auch in die Richtung, ich finde, das ist eigentlich mit drin über die Ressourcen, weil in dem Moment, wenn ich rumfliege, verbrauche ich ja Ressourcen, also Ruhe, saubere Luft und so weiter. Und die muss ich dann entsprechend aufwandsmäßig erbringen. Also sozusagen die externen Kosten sind da sehr wohl drin. Und also viel mehr. Wo sind die drin? An welchem Regelungsinstrument? Dadurch, dass ich Ressourcen, die nicht beliebig, also es gibt ja das Moment, wenn die Ressourcen nicht für alle beliebig verfügbar sind, und wenn ich mit dem Flugzeug über eine Wohnung fliege, dann zerstöre ich die Ruhe dieser Wohnung und benutze eine Ressource. Und muss die entsprechend sozusagen dann auch in der Versteigerung bezahlen. Also das wäre zwar eine Möglichkeit, aber das ist wieder so ein marktwirtschaftliches System dieser Idee, dass du sozusagen das Recht, dir die Umwelt zu verschmutzen, erkaufst. Das ist was in meinem Modell erstmal so nicht vorgesehen ist. Also da gehe ich eben, also es ist eine Möglichkeit, wie man das machen könnte, dass man sowas als Ressource ansieht. Aber ich würde dann eben eher sowas sagen, wo ich der Ansicht bin, dass so eine normative Ebene schon drin ist, aber letztlich natürlich nicht von mir im Vorhinein festgelegt werden kann, sondern unter den Betroffenen ausgehandelt wird. Also dass ich eben davon ausgehe, dass wenn du über jemands Wohnung fliegen willst, du dich mit ihm, er dann sagt, hey, hallo, aber irgendwie vorher war es ruhig, jetzt ist es laut. Das war so nicht gedacht, da reden wir nochmal drüber. Das heißt, dass immer, wenn andere betroffen sind, du mit ihnen dich einigen musst. Also das kann dann mehr oder weniger demokratisch sein, es kann auch mehr oder weniger Konsens sein, darum wird es zweifellos Streit geben, aber dass du nicht einfach als Einziger, als Einzelner was machen kannst, was die anderen in beliebigem Maße trifft. Also so eine Art von Freiheit, dass du als Einzelner dich nach Belieben über den Willen der anderen hinwegsetzen kannst, die habe ich ganz und gar nicht drin in meinem Modell. Also da gehe ich davon aus, dass dann die Freiheit schon auch immer eine Einigung zwischen den Betroffenen voraussetzt. Uli? Ja, nochmal grundsätzlicher, was schätzt du, wie viel automatisch sich regelt? Du sprichst ja auch vom, es regelt sich. Und wie viel kommunikativer Aufwand nötig ist? Also würdest du sagen, es ist mehr Kommunikation und Aufwand gesellschaftlicher Entscheidungen nötig gegenüber heute oder weniger? Nur so ganz grob. Das ist... Also heute ist viel Kommunikation, glaube ich, also es ist eine Frage, die ich schlecht beantworten kann. Also ich denke, es wird viel Kommunikation hinzukommen, eben über solche Fragen, aber wahrscheinlich vieles andere, was ja heute gibt es dann immer diese Endlos-Streitpunkte, wie Politik ist etwas, was irgendwie immer endlos in verschiedene Richtungen oszilliert, weil irgendwie die verschiedenen Interessen so im Widerstreit sind, dass man sich eigentlich grundsätzlich nicht einigen kann. Und ich glaube, dass da viel sich dann eher einpendelt, weil halt dadurch, dass dieses privat orientierte Ziel des Profits wegfällt, du jetzt nicht mehr ganz so diese Antagonismen hast. Also ich denke, dass da auf vielen Ebenen auch viel Kommunikationsbedarf, der heute entsteht, wegfällt, aber das natürlich anderswo wieder neuer hinzukommt. Also so eine Gesamtrechnung würde mir jetzt fehlen. Ich habe mich jetzt selber mal kurz drauf geschrieben. Also ich würde nochmal ein Plädoyer für das Moment der Freiheit in den Ring werfen und sehe das mit den gesellschaftlichen Normierungen problematisch. Gesellschaftliche Normen oder Normierungen, glaube ich, können nur dann zustande kommen, wenn sie Resultat der von Selbstentfaltung und sozusagen Freiheit des Einzelnen, die Freiheit der anderen nicht beschädigt ist. Sowas kann man dann vielleicht notieren, aber wenn der Prozess schon so weit gediehen ist, glaube ich, braucht es diese Normierungen im Sinne von, da haben wir irgendwas hinter, das wir nicht zurückfallen wollen. Das ist dann sozusagen auch schon gesellschaftlich etabliert. Also es ist dann quasi so eine Art Markierungspunkt eines Prozesses. Und der Prozess, der wäre mir viel wichtiger als die Normierung, weil wenn man jetzt sagt, wir kommen zu den Normierungen auf einem ganz anderen Weg, indem wir irgendwie eine supra-staatliche oder wie auch immer Ersatz sonst wie Organisation installieren und dann machen wir einmal eine globale Abstimmung und dann ist 51% dafür und 49% dagegen und dann gilt dieser Ersatz, dann ist ja die Frage, wer setzt diese Normen durch und so weiter. Du hast dann die ganzen Folgefragen, die jetzt an Staat gekoppelt sind. Da wir aber, glaube ich, nicht mehr in der Form, oder da es Staat in dieser Form nicht mehr gibt, brauchen wir andere Formen der Durchsetzung. Die können nur darin bestehen, dass die anzustrebenden gesellschaftlichen Regelungen Teil des Entstehungsprozesses selber sind, der genau dieses rausregelt, was eben gesellschaftlich nicht erwünscht ist. Also das heißt, die Anforderung an uns, die wir über solche Konzeptionen nachdenken, ist, wie wird in den Prozess integriert, was wir als Resultat haben wollen und nicht, wie machen wir so eine Art Sphärenspaltung zwischen der Ökonomie und der Politik andererseits, wo sozusagen die Ökonomie setzt irgendeine Scheiße in die Landschaft und die Politik darf dann damit irgendwie umgehen. Diese Spaltung in diese beiden Sphären macht ja auch die Ohnmacht in der bürgerlichen Gesellschaft aus, mit bestimmten Problemen umzugehen, überhaupt umzugehen. Selbst wenn sie erkannt hat, schafft sie es oft durch diese Spaltung nicht damit umzugehen. Und dann kommt es eben zu den Versuchen, so, zum Beispiel sowas wie über die Kosten dann einzupreisen und so weiter. Das sind quasi dann die immer innermarktwirtschaftlichen Versuche, dieses Dilemma doch zu lösen. Aber ich glaube, es ist ein grundsätzliches Dilemma. Jetzt ist Thomas dran. Ich wollte so als Kommentar zu den anderen Fragen fragen, also wie genau so eine Blaupause eigentlich sein muss, wie genau die alles beschreiben muss, nur damit es sinnvoll ist, halt das weiter zu untersuchen. Weil letztendlich gehe ich davon aus, dass dieses Prozedere sozusagen so einen Gesamtentwurf zu machen und dann zu sagen, so, jetzt lass uns mal das so machen, das ist ja gerade ein Prozedere aus der anderen Welt. Irgendwie das von oben, irgendwie, das ist ja Kommandowirtschaft. Und das kann doch eigentlich nur so sein, irgendwie, dass man irgendwie eine Richtung fühlt und denkt, also sind schon genug Bausteine da drin oder gibt es irgendwelche fundamentalen Widersprüche, dass man sagt, da können wir auf keinen Fall hinlaufen. Also das finde ich wichtig zu beleuchten. Aber sozusagen so einen utopischen Gesellschaftsentwurf, den ist, also wird ja nicht einfach so umgesetzt und dann ist alles so, sondern das wird ja ein historischer Prozess sein und dann sieht das alles so aus, dass dem historischen Prozess geschuldet ist. Und macht es Sinn, halt den sozusagen so im Detail zu kritisieren? Ich denke, da verschwendet man viel Zeit. Ja, ich finde das ziemlich problematisch, dass du gerade gesagt hast, ich binde alle Betroffenen ein und sobald genügend ein Veto einlegen und sagen, wir sind dagegen, dann machen wir es nicht, wie beim Atomkraftwerk. Wenn wir jetzt den Bereich Umweltverschmutzung reinnehmen, dann brauchen wir ja nur eine kleine Gruppe in Südamerika, die dagegen ist und schon darf weltweit keiner mehr Auto fahren. Die sind ja erstmal nicht betroffen, wenn. Also. Ja, doch. Ja, klar, dadurch, dass wir hier die Umwelt und die Luft verpesten, das verteilt sich weltweit. Und ich meine, ich fände das nicht schlecht, aber dann dürfte keiner ab sofort mehr Auto fahren, sobald das Modell eingeführt wird. Und da sehe ich derzeit keine Lösung aus deiner Kommunikation. Friederike? Also zu diesem Beispiel mit dem, ich fliege über jemandes Haus und rege das dann vor mit dem. Ich glaube, das ist wirklich ziemlich offensichtlich unrealistisch, weil ich dann ja meine ganze Lebenszeit da reinstecken muss, es mit allen abzuregeln sozusagen. Es würde dann ja doch gesellschaftlich geregelt werden und wäre damit auch eine Form von Präferenzen oder damit auch wieder durchaus Monetarisierung, sage ich jetzt mal. Wieso monetarisieren wir das als Frage? Naja, weil es das Umgekehrte ist wie das Haus am Meer. Also das Haus am Meer ist mehr wert und das Haus am Flughafen ist weniger wert. Sozusagen. Also die Umweltzerstörung wird damit bewertet. Schon auch. Kommt damit ein Preis. Also es ist ja der Versuch, die externen Kosten einzubeziehen in das System. Und damit ist es eine Bewertung der Umweltschäden. Aber das wollte Christian ja gerade nicht. Externe Kosten in dem Sinne einbeziehen tue ich ja nicht. Sondern ich gehe eben davon aus, dass wenn solche externen Kosten anfallen, du dann mit denen, die unter diese nicht externe Kosten anfallen, sondern wenn Leute betroffen sind und zwar in irgendwie mehr oder weniger ernsthaftem Maße, also dann ist auch wieder die Frage, wann ist das genau? Das ist auch wieder ein Prozess, den die Leute werden aushandeln müssen, was man vorher nicht genau sagen kann. Also betrifft es andere Leute, wenn irgendwie in Deutschland ein Auto mehr oder weniger fährt? Wahrscheinlich nicht, aber natürlich irgendwie die Autos insgesamt betreffen sich schon. Also, dass die Wie weit geht sowas, ist ein Prozess, der ausgehandelt werden muss, aber dass erstmal du jetzt dich insgesamt in der Community abstimmst, also setzen wir auf Flugzeuge und wenn dann setzen wir, welche Techniken wollen wir da? Wollen wir Techniken entwickeln, die irgendwie die Umwelt jetzt nicht in nennenswertem Maße beeinflussen? Können wir das? Oder brauchen wir ganz anderes? Fahren wir dann lieber wieder Schiff, auch wenn es länger geht? Also das sind solche Faktoren, die werden dann nicht marktförmig gelöst, sondern das ist dann halt etwas, wo es eine gesellschaftliche Debatte braucht zwischen den Leuten, die irgendwie involviert sind. Also zwischen den Communities, sagen wir mal. Also das wäre ein Widerspruch zu dem, was Stefan gesagt hat, zum Beispiel, der gesagt hat, Normierungen machen nur Sinn, wenn es das Ergebnis ist von freiwilligem Handeln. Ich dachte ja. Das war meine Position. Ja, also es wäre eine Gegenposition jetzt einfach sozusagen. Ich brauche nur nochmal nachdenken. Also ich würde halt sagen, das ist in dem Sinne, was man gesellschaftlich unterstützt, ist es ein Prozess, der sich aus der Diskussion in der Gesellschaft ergibt. Von daher würde ich da jetzt nicht unbedingt einen Widerspruch sehen. Das ist schon ein Unterschied, ob ich das über diesen Mechanismus funktionieren lasse oder ob ich es ausdiskutiere. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Klar. In beiden Fällen ist das Problem, was der Kapitalismus auch hat, dass wir unsere Kinder nicht mitdiskutieren lassen können. Ne? Also die externen Kosten, die in die Zukunft verlagert werden zum Beispiel. Also würde über so ein... Dass Kinder mitdiskutieren können, davon gehe ich schon aus. Also die Ungeborenen natürlich nicht, aber die Geborenen nicht. Ich meine jetzt die Ungeborenen sozusagen. Also du hast immer externe Kosten, die du nicht wirklich jemandem zuordnen kannst, wie jemanden, dem jetzt über den Kopf geflogen wird. Ja, ich bin nicht dran. Silke. Ja, also meine Idee ist überhaupt nicht zu sagen, wir brauchen da einen Staat, der irgendwas regelt und wir trennen die politische Ebene von der ökonomischen Sphäre. Denn wir haben ja heute schon eine Situation, das ist ja das Hochinteressante an BitTorrent, ja, dass sozusagen der Nutzen der Allgemeinheit in die Technologie hineinprogrammiert ist. Also sozusagen dasselbe, was DRM macht, nämlich quasi die Nutzer darauf zu programmieren, dass jemand hinterher den ganzen Profit abschöpfen kann. Dieselbe Technologie nutzt BitTorrent eigentlich auch. Aber sozusagen polt das auf der Zielebene um und sagt, wir programmieren das so, dass alle was davon haben, wenn du einen individuellen Nutzen haben willst. Und ich denke sozusagen, du brauchst es eben nicht wieder über den Staat und irgendwelche Instanzen zu verhandeln, sondern du musst sozusagen, und das ist meine Frage an dich, wo hast du diese Steuerungsmechanismen ins Projekt eingebaut, die absolute Grenzen ethischer und natürlicher Art sozusagen einziehen ins Projekt, wenn diese Einigung nicht zustande kommt innerhalb der Community, also wenn die Leute sagen, wir wollen aber alle nicht nur Auto fahren, sondern möglichst noch ein dickes, oder wenn alle sagen, also so wie ich, also wie soll ich ohne Fliegen überleben, ja, oder wenn wir eben solche Sachen wie die Interessen Dritter überhaupt nicht sehen, weil wir nicht genügend Informationen zur Verfügung haben. Und dafür kannst du sozusagen Standards einziehen, juristischer, ethischer, technologischer Art, die kannst du umsetzen. Dafür gibt's, und da ist für mich der Maßstab nicht die Freiheit, nicht das, was ich produzieren will, sondern ja, eben das, was keinen Schaden anrichtet. Nur produzieren zu können. Also aber ich will ja keinen Schaden anrichten, indem ich produziere. Ich will ja Nutzen anrichten. Und ich muss sozusagen genau beides in der Produktion und in der Vorbereitung und in der Diskussion mit drin haben. Das ist der Punkt. Ja, aber dieser Nutzen für wen? Genau, das ist die gute Frage. Also das liest sich ein bisschen so, als sei sozusagen der Nutzen für mich, das, was ich will, sozusagen so das entscheidende Kriterium, produktionsauslösende Kriterium. Und da muss einfach aus meiner Sicht sozusagen nochmal so eine Ebene rein, an welcher Stelle wird der gesamtgesellschaftliche Nutzen sozusagen, entsteht ein Zwang, den gesamtgesellschaftlichen Nutzen mit zu verhandeln. Das kann automatisch passieren, da gebe ich euch recht. Ja, du kannst aber auch irgendwie BitTorrent das macht, zu sagen, ich programmiere das schon ein und da habe ich das Problem gelöst. Und du kannst ja sagen, DRM an sich ist doch nicht das Problem. Die Frage ist immer, wofür ich das einsetze. Und wenn ich DRM so einsetzen würde, sagen, diese technologischen Mechanismen so einsetzen würde, dass hinten für die Gesellschaft was Gutes rauskommt, so what? Und es gab nichts Undemokratischeres und Unverhandelteres als die GPL. Ja, das ist ein absolut autoritär entschiedenes, von einem Menschen geschriebenes Teil, der hat jede einzelne Entscheidung gefällt. Aber was hinten rauskommt, ist einfach gut. Also sozusagen sich darauf zu verlassen, dass das im kommunikativen Prozess der Aushandlung, was ich wie produzieren will, entsteht, das glaube ich nicht. Für mich ist der Maßstab vom Ziel her, vom Resultat her geguckt, was kommt hinten für wen raus. Deshalb ist ja dein Modell auch so charmant, zu sagen, es verhindert zumindest, dass das Benefit der Produktion sofort privatisiert werden kann. Also das ist ja vom Ergebnis her geguckt, bei allem, was du vorstellst, immer so was ganz Wertvolles. Ja. Aber wenn die Leute, die das verhandeln, bestimmte externe Konsequenzen nicht mitdenken oder nicht mitdenken können oder technisch nicht in der Lage sind, die umzusetzen, wo ziehst du da nochmal eine Ebene ein, die das blockiert? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wobei ja die GPL auch nur deswegen, sagen wir mal, überhaupt erfolgreich hat, weil eben die Leute sie akzeptieren. Also du bist ja nicht, wenn jetzt nur Stallman sich da eine Lizenz ausgedacht hätte, heißt ja nicht, dass... Das heißt ja erstmal gar nichts, sondern sie ist deswegen erfolgreich, weil Leute sie benutzen. Das heißt, weil sie auch davon überzeugt sind, dass diese Regelungsmechanismen Sinn machen. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt von solchen Regelungsmechanismen. Absolut. Dass man es eben schafft, die Leute davon zu überzeugen, dass sie besser dran sind, wenn sie da mitmachen wollen, als wenn sie da nicht mitmachen. Und natürlich ist dann immer ein gewisser Zwang drin, wenn alle anderen mitmachen und GPL-Software benutzen, dann hast du halt, wenn du was anderes machen willst und von GPL nichts hältst, hast du entsprechend weniger Möglichkeiten. Das ergibt sich dann aber aus den Entscheidungen der anderen. Und dann nochmal zurückzukommen zu dieser ganzen Frage der Umweltverschmutzung. Da scheint mir immer, dass es so dann ja auch die Frage ist, wie weit ergeben sich denn solche Konsequenzen aus dem individuellen Wünschen der Leute und wie weit ergeben sie sich aus der Notwendigkeit der Profitmaximierung. Und da scheint mir halt, dass viele Probleme, die wir heute haben, da in diesem Maße wahrscheinlich gar nicht mehr auftreten wollen, weil niemand heute eigentlich, also es gibt ja immer Lösungen. Also heute ist es für die Firmen ja immer das Problem, die würden ja vielleicht auch ganz gerne eine umweltfreundliche Technik machen. Sie können nur nicht, weil das macht ihr Produkt teurer und damit haben sie dann einem auf dem Markt keine Chance mehr. Aber das ist ja ein Problem, was man in der Peer-Produktion nicht hat, sondern wenn du da Leute überzeugst, dass deine Variante besser ist und die Leute wollen ja auch nicht in einer Umwelt leben, wo ihre Kinder dann nur halb so alt werden, weil sie irgendwie vergiftet werden oder sowas. Also das will so, ja im Grunde keiner. Aber den Aufwand minimieren. Wenn du zwei Projekte hast und das eine produziert umweltschädlicher, dafür musst du aber weniger Aufwand leisten, um das Produkt zu kriegen. Das ist doch. Das ist aber deine individuelle Entscheidung. Also ob du das, ich glaube ja, nicht, dass alle Leute dann sagen werden, ja, ist mir egal, wie es meinen Kindern geht. Ich will jetzt irgendwie, gerade weil ich ja davon ausgehe, dass der Aufwand zwar von der Zielvorstellung eine zu minimierende Größe ist, aber andererseits ist es eine Größe, die sowieso wahrscheinlich nicht so hoch ausfällt. Also da hast du dann durchaus noch andere Interessenmöglichkeiten. Also ist ja nicht so, dass man sich dann gut arbeiten müsste und sagen müsste, okay, aber 2 Stunden Freizeit, die brauche ich jetzt ganz unbedingt. Sondern das ist ein Faktor unter, also letztlich, ob du da eine halbe Stunde mehr oder weniger arbeitest, dafür aber der Umwelt nutzt, das ist für dich wahrscheinlich dann, da ist die, wird dir die Umwelt wahrscheinlich eindeutig wichtiger sein, weil das andere macht für dich, das merkst du im Endeffekt gar nicht. Also so wichtig ist der Aufwand aus individueller Sicht dann nicht. Wie zu wert ist es mir, dass das Produkt ohne Kinderarbeit produziert worden ist? Nein, es ist überhaupt nicht wie heute. Doch. Weil heute kannst du es individuell nicht beeinflussen. Aber ich bin nicht dran. Volker. Ja, also ich möchte nochmal vielleicht einen etwas kontroversen Beitrag einwerfen. Ich denke, dass es sinnvoll ist, die Sphären zu trennen. Also ich halte diese Peer-Ökonomie oder Peer-Produktion für gut und für richtig für den ökonomischen Bereich. Ja, weil ich denke mal, dass es dort auch Sinn macht, sozusagen solidarisch zu wirtschaften. Also sozusagen nach dem Freiwilligkeitsprinzip beizutragen, statt zu tauschen. Ist für mich eine solidarische Art von Wirtschaften. Und ich halte es auch für eine große historische Errungenschaft, dass Rudolf Steiner vor 100 Jahren mal seine, oder knapp 100 Jahren, seine soziale Dreigliederung entworfen hat. Der hat nämlich gesagt, aus der Französischen Revolution ergeben sich 3 verschiedene Bereiche, Staat, Wirtschaft und Kultur. Und es ergeben sich auch 3 verschiedene Umgangsweisen, nämlich das Freiheitsprinzip, das Gleichheitsprinzip und das Brüderlichkeits- oder Solidaritätsprinzip. Und er hat nun gefordert, dass auf das Wirtschaftsleben eben das Solidaritätsprinzip angewendet wird, auf das Rechtsleben, das heißt, er möchte den Staat eigentlich auch irgendwann absterben lassen, dass es nur noch ein Rechtsleben wird. Da soll das Gleichheitsprinzip gelten und im Kulturbereich oder freien Geistesleben, wie er es genannt hat, soll das Freiheitsprinzip gelten. Das hätte, also diese konsequente Trennung hätte für mich, also für mein Denken, den Vorteil, dass es sozusagen Vermischungen, Machtbeeinflussungen und so weiter nicht mehr gäbe, die es heute noch zum Beispiel durch eiserne Dreiecke, durch Verbände, Verbandsmacht und so weiter gibt. Dass sozusagen von der Politik in die Ökonomie reingefuscht wird, dass von der Ökonomie über Finanzierungen, Drittmittelfinanzierung in den Kulturbereich reingefuscht wird und auch umgekehrt in den Staatsbereich. Wenn das also sauber getrennt wäre, denke ich, wäre das fortschrittlicher, als wenn man sozusagen politische Ökonomie zusammenfügt. Weil dann besteht für mich die Gefahr, dass man wirklich zurückfällt in so einen Absolutismus, wo alles so ein einheitlicher Klumpatsch war. Also im Extremfall sage ich mal l'état c'est moi, der Staat bin ich. Ja, wo Staat, Wirtschaft und Kultur noch alles vom König geregelt wurde. Martin? Mhm. Also noch zu dem Konfliktlösungsmodell, weil jetzt immer sofort wieder so Normierungsnotwendigkeiten oder Möglichkeiten diskutiert wurden. Also so wie ich es verstanden habe, ist es sozusagen mit der Peer-Ökonomie nicht kompatibel, irgendwelche Normen einzuführen, sondern es ist eben grundsätzlich nur kompatibel und die Kompatibilität sozusagen ist eben auch das, was natürlich gegeben sein muss zwischen der Wirtschaft und dem Staat, dass man, oder dem nicht mehr Staat, dann der politischen Ebene, dass man eben Dinge regelt mit denen, die betroffen sind. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil sozusagen in einer Gesellschaft, die aus einzelnen Projekten besteht oder Projektgruppen, das auch gar nicht mehr möglich ist. Du kannst nicht mehr zu irgendjemand gehen und dem irgendwas befehlen. Das werden die einfach nicht mehr machen. Und sozusagen, was du aber eben machen kannst, ist, dass du eben sagst, ich bin davon betroffen in einer gewissen Weise, weil es ja auch umgekehrt der Fall sein wird, dass die anderen dann betroffen sind von Sachen, die du machst. Und anders, also sozusagen, du brauchst die Kooperation der anderen in der Hinsicht auf Betroffenheit. Das heißt, es wird sich automatisch so ergeben, dass die Betroffenheit das entscheidende Kriterium ist. Das heißt aber natürlich, dass man die Betroffenheit auch argumentieren muss. Also wenn man jetzt in Südamerika sitzt, dann gibt es für mich keinen hinreichenden Grund, warum man hier den Leuten verbieten sollte, Auto zu fahren. Wenn es natürlich so, dann um so etwas geht, wie zum Beispiel globale Erwärmung, dann muss man das schon wieder diskutieren. Also wenn die Leute dann hier sozusagen so massiv Auto fahren und mit so hohem Benzinverbrauch, dass dadurch das Klima zerstört wird und sich nachweisbar negative Entwicklungen in Südamerika ergeben, dann ist das ein Argument. Vorher aber auch nicht. Und heute sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, das heißt, man könnte durchaus weltweit es ist weltweit ein Punkt zu regeln, wie man zum Beispiel mit der globalen Erwärmung umgeht. Aber nicht zum Beispiel, ob hier jetzt ein paar Straßen mehr oder weniger gebaut werden, weil das geht die einfach nichts an. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Fortschritt gegenüber jetzt. wo letztlich irgendwelche Leute hergehen und irgendwelche Normen erlassen wollen, die ihnen einfach, weil ihnen bestimmte Sachen nicht gefallen. Also weil sie zum Beispiel der Meinung sind, dass alle Frauen Schleier tragen sollen oder sowas. So etwas ist oder ist dort undenkbar. Also es ist einfach nicht möglich. Und dadurch reduziert sich natürlich auch die Menge der zu regelnden Konflikte ganz massiv. Nämlich auf die sozusagen wirklich real zu regeln sind. Bin ich war nicht dran, ich wollte nur... Gut, dann setze ich dich auf die Liste, dann bin ich jetzt dran. Du? Hast schon länger? Ja, ich wollte nur einen Satz dazu sagen. Mir fällt auf, dass das Ganze mit dieser Aushandlung ein enormes Maß an Transparenz auch unterstellt und ein bisschen ableugnet die Möglichkeit des Menschen zu verheimlichen, zu tricksen und egoistische, neurotische Tendenzen auf Kosten anderer durchzusetzen. Das unterstellt ein bestimmtes Menschenbild auch. Ja, ich würde gerne was zu dem Menschenbild sagen. Ja. Weil, also jetzt schwierig, ich werde jetzt eine positive Lanze brechen sozusagen für den Menschen, insofern ich davon ausgehe, dass vieles, was wir heute als gängiges Menschenbild betrachten, Ergebnis unserer Lebensverhältnisse ist. Also so eine Verallgemeinerung wie der Mensch ist immer egoistisch oder sowas, ist Ausdruck der jetzigen Bedingungen, unter denen Menschen handeln. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Menschen sich selbst entfalten wollen, das heißt ihre eigene Persönlichkeit im Leben sozusagen umsetzen wollen, realisieren wollen, maximieren wollen im Sinne ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Dieses unter unseren Bedingungen bedeutet, dass man das nur schaffen kann, wenn man sich auf Kosten anderer durchsetzt. Das ist kein individueller Defekt, sondern das ist strukturell so beschaffen. In dieser Gesellschaft. Ich kann mich nur auf Kosten anderer durchsetzen. Ich kriege einen Arbeitsplatz, den ein anderer nicht kriegt. Oder ich mache ein Geschäft, was ein anderer nicht macht und so weiter. Das ist sozusagen in dieses gesellschaftliche System so eingebaut. Das ist eben fest implementiert. So, und wenn wir jetzt ein Szenario diskutieren, eine Gesellschaft diskutieren, wo fest implementiert ist, dass die Entfaltung des Einzelnen zur Voraussetzung hat, dass sich auch die anderen entfalten und umgekehrt, dann entwickelt sich auch das, was wir als Menschenbild bezeichnen, ganz anders. Weil ich dann nämlich nicht darauf gucken muss, wie kann ich den anderen möglichst ausstechen, auskonkurrieren, sondern ich muss gucken, wie kann ich den anderen möglichst so einbeziehen, dass ich meine Ziele, meine Lebensziele erreichen kann. Das heißt, die Ziele von den anderen werden zu meinen Zielen. Der andere ist potenziell der gleiche wie ich. Weil der, mein Gegenüber, hat nämlich genau die gleiche Position. Der muss wiederum mich mit einbeziehen im Denken und im Handeln. Und auf dieser Grundlage glaube ich, dass gesellschaftliche Regelungen auch von Konflikten ganz anders funktionieren können. Dann aber würde ich den Schluss daraus ziehen, geht es nicht mehr, dass man eine Sphärenspaltung vornehmen kann. Also da würde ich gegen Volkers Vorschlag plädieren, sondern es muss alles in einem Bereich, es gibt da nur noch einen Lebensbereich sozusagen, es ist das Leben produziert sich selbst und dafür findet es seine Formen. Das ist jetzt sehr abstrakt und idealistisch formuliert vielleicht, aber das ist sozusagen ein positives Szenario, was darauf basiert, dass Menschen sich selbst entfalten wollen und dass sie das wollen, das ist sozusagen jetzt eine anthropologische Grundannahme, die ich einfach mal in den Raum stelle, die ich auch begründen kann, aber hier jetzt nicht. Die gehört aber mit in die Diskussion rein. Schwierig wird es, wenn wir jetzt so einen Übergang diskutieren, sozusagen mit den Menschen, wie sie jetzt sind und wie wir jetzt auch sind und wie wir auch sein müssen und wie wir denken, dass sich insgesamt die Entwicklung vollziehen kann und wie wir uns selber in dem Prozess dann auch verändern werden. Aber, das finde ich auch so schön an dem Modell, Christian sagt immer, ich muss nicht als Voraussetzung machen, die Menschen müssen sich erst verändern und dann funktionieren sie, sondern das Verändern des Prozesses und die Selbstveränderung ist ein Prozess. Also die Veränderung der Umstände und die Selbstveränderung, nicht, hat irgendwer mal Berühmtes gesagt, ist ein Prozess. Ich glaube, was war die Thesen zu Feuerbach? Von Marx. Und genau das ist hier mit drin und deswegen finde ich das so sympathisch. Erinnert mich bisschen an Raumschiff Enterprise The Next Generation, was du so schnell sagst. Ja, das hat was davon. Nee, da gibt es immer noch eine Sternflotte mit Hierarchie und was weiß ich was. Vielleicht ist wieder die menschliche Dasein. Aber es gibt da kein Geld. Anthropologische Naturgegebenheit kann ja auch sein, dass es dann rauskommt, wenn alles frei ist. Ich verstehe gerade überhaupt nichts, was ihr dafür so. Okay. Ja. Achso, ja, ich wollte noch was eben zur GPL sagen. Das ist ja echt jetzt ein bisschen untergegangen, weil die GPL ist ja eigentlich eher so ein genialer Schachzug im bestehenden System gewesen, eben das bestehende Rechte-System dazu zu nutzen, selbiges wieder auszuhebeln. Ein Hack. Ein Hack. Haben das alle verstanden, was er damit meint? Ja, die GPL, die funktioniert ja nur in dem System, was wir gerade eben haben, in diesem Eigentumssystem, wo Eigentum geschützt ist. Und du benutzt genau gerade die Regeln, die dieses Eigentum schützen, um das Gegenteil zu erreichen. Also was hat das mit unserer Diskussion zu tun? Ist mir gerade überhaupt nicht klar. Er ist halt erst so spät dran und das GPL war vor irgendwie. Ja, aber auch in dem, nee, ich habe das schon noch präsent. Vorhin ging es ja darum, es geht doch darum, GPL als Regulationsmechanismus, der sozusagen eben von Einzelnen angestoßen wird und nicht demokratisch ist. Und das hat ja jetzt mit dem Ding, dass die GPL ein Hack ist, nichts zu tun. Mhm. Weil das gilt ja so oder so. Ja, aber es geht ja auch immer mit darum, wie kann man aus dem Jetzt in irgendwas Neues reinkommen. Mit dem bestehenden System und Regeln und so. Jetzt Harald. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich will nochmal auf dieses Thema Aufwandszuteilung eingehen von heute Morgen. Ich habe, seitdem du das erzählt hast, eine Vision im Kopf. Eine Vision von tausenden von Excel-Listen, wo Gewichte drinstehen, mit Formeln ausgerechnet. Bei dem Aufwand muss ich so und so viel eigenen Aufwand, gewichtete Zeit, Beliebtheit und Notwendigkeit damit reinbringen, um meine Teilhabe zu haben. Jetzt stelle ich heute fest, okay, keiner will Müller vormachen, brauche ich nur 2 Stunden machen, ich bin fauler Mensch, trage mich jetzt plötzlich für 2 Stunden ein, anstatt 5 Stunden Software programmieren. Stellen andere auch fest, gehen am nächsten Tag, tragen sich alle bei Kloputzen ein. Plötzlich würden da die Aufwände, die ich einbringen muss, weil es plötzlich beliebt ist, viel, viel mehr. Morgen ist es wieder anders. Mit anderen Worten, was ich sagen will, du hast ja gesagt, dass diese Aufwandsermittlung, die Versteigerung passiert letztendlich am Markt. Und ich finde, da haben wir eigentlich schon Äquivalent für, dass, wenn es so rein sein sollte, was eigentlich von der Theorie widerspiegeln sollte, was Aufwand und Teilhabe ist, ist eigentlich Geld. Das Problem ist mit dem Geld eigentlich nur, dass ich die Möglichkeit habe, aus Geld mehr Geld zu machen, dass es nicht mehr eine Widerspiegelung von Aufwand ist, sondern sich verselbstständigt hat. Das heißt, für dein Modell. Also ich bin ein fauler Mensch, ich finde Geld gut, weil ich muss nicht permanent ausrechnen, wie viel Aufwand ich habe. Das macht der Markt für mich. Das Problem ist, dass es eine Zinswirtschaft gibt. Dein Modell verstehe ich tatsächlich im Moment eher so, was ich meine mitzukriegt zu haben, dass es hauptsächlich um eine andere betriebswirtschaftliche Organisation der Produktion geht. Die Verteilung der Güter und Ressourcen ist tatsächlich nach wie vor Marktwirtschaft ohne Zinswirtschaft. Also Markt selbst. Und ich bin noch nicht fertig. Und selbst für dein Modell der Produktion haben wir ja sogar schon in unserer jetzigen Wirtschaftsform ein rechtliches Äquivalent, nämlich die Genossenschaft, die eigentlich so ausgearbeitet ist. Das heißt, bei allem Respekt, bei der vielen Mühe, die du gemacht hast, aber vieles gibt es eigentlich schon, da benutzt man andere Worte für. Benny. Ja. Ja, vielleicht antwortet du erst noch darauf. Ja, also zum Punkt der Genossenschaft. Ich würde sagen, Genossenschaften sind halt entsprechend von der Grundidee her dann mein Modell, wenn es eine komplett Genossenschaft wäre, die sowohl die Produktion als auch die Konsumtion komplett intern regelt wären. In aller Regel ist es ja so, dass Genossenschaften entweder Produzentengenossenschaften sind, wo Produzenten sich zusammenschließen, um am Markt zu verkaufen. Dann unterliegen sie aber natürlich den ganzen Zwängen des Marktes, zur Konkurrenzfähigkeit. Das ist in meinem Modell nicht der Fall. Ebenso ist es anderen, wenn Konsumentengenossenschaften, die können dann halt einen günstigen Preis aushandeln, aber das ist es auch. Also ansonsten, die sind ja auch keine produzierenden Einheiten. Also um mein Modell zu haben, muss man was die interne Organisation komplett selbst übernimmt und halt gar keinen Zugriff mehr auf den Markt oder am Anfang einen möglichst kleinen Zugriff nur macht, um bestimmte Ressourcen zu kaufen. Aber idealerweise will man komplett weg vom Markt alles intern organisieren. Das ist das eine. Dann so eine solche komplett Totalgenossenschaft würde sozusagen meinem Modell entsprechen. Die gibt es aber heute nicht, soweit ich weiß. Und zur Frage des Geldes, das ist eine komplexe Frage, die ja auch schon im Raum stand. Insofern kann man mal damit anfangen. Also Geld ist halt nicht nur das Problem des, also der Möglichkeit, aus Geld mehr Geld zu machen, ob das über Zins oder über Organisation der Produktion ist, ist ja dann irgendwie ganz, ganz sekundär. Ich sagen will, dass es nicht ein Problem des Geldes, sondern dass ich die Möglichkeit habe, aus Geld mehr zu machen. Ja, das ist aber natürlich nicht das Geld eine Eigenschaft des Geldes. Das sehe ich nicht so. Nee, das, der Rahmenbedingung. Das sehe ich nicht so, sorry. Alle Weltreligionen haben Zinswirtschaft abgelehnt, vom Judentum, Christentum, Judentum mal nicht, Christentum, Buddhismus, Islam, ja, die hatten ihren Grund dafür, dass es eigentlich von unseren christlich abgelehnten Werten gar nicht eigentlich verboten sein dürfte, für Geld Zinsen zu machen. Ja, aber dadurch, dass du was verbieten willst, änderst du halt nichts an den Grundmöglichkeiten, dass es möglich ist, dass es für die Leute Sinn macht. Also, und Geld ganz grundsätzlich von dieser Frage, dass man aus Geld mehr Geld machen kann, hat Geld noch ein vorheriges Problem, nämlich bei mir ist es ja, warum man jetzt den Aufwand nicht direkt durch Geld ersetzen kann, das ergibt sich schon auf einer tieferen Ebene, nämlich dass der Aufwand ja nur verteilt wird, dass also kein Aufwand übrig bleibt. Das heißt, wenn ich mehr Aufwand einbringe an einer Stelle, ohne mehr Güter haben zu wollen, ist das einfach ein Geschenk an die anderen, die haben dann alle weniger zu tun. Oder sonst, wenn ich mehr Güter haben will, dann tun halt die anderen mehr, dann bleibt der Gesamtaufwand auch gleich. Also es bleibt an der Stelle nichts übrig, während Geld kann ich halt immer lokal speichern. Also Geld kann ich heute verdienen und dann morgen ausgeben, als ich müsste. Das kann ich mit Geld genauso tun. Bei mir gehe ich, nein, das ist ein wichtiger, also ich gehe davon aus, also das Problem ist, ich denke nicht, dass man das in so einer Gesellschaft ohne weiteres, also das Aufwand speichern kann, und zwar deswegen nicht, weil die Leute das nicht wollen werden. Also es wird Regelungen geben wahrscheinlich, dass man ein bisschen den Aufwand vorher oder nachher leistet. Das heißt, dass du so ein gewisses Aufwandskonto hast, was positiv oder negativ sein kann. Also die Excel-Listen als Währung. Bis zu einem gewissen Grade, aber dass du nicht... Das wäre ein bisschen umständlich. Ja. Aber dass du nicht, sagen wir mal, nach Belieben irgendwie Leute sagen können, wir arbeiten heute viel mehr. Also wir bringen jedes Jahr 5% mehr Aufwand ein als nötig und dann irgendwann rufen wir diesen Aufwand komplett ab. Das werden die Leute, glaube ich, in dem Regelsystem nicht erlauben, weil es ihnen nicht schaden würde, nämlich weil es neue Abhängigkeiten schafft. Weil wenn du mehr arbeitest, als heute nötig ist, dann ist das für die anderen erstmal von Vorteil, weil der Gesamtaufwand bleibt ja gleich. Das heißt, sie arbeiten heute erstmal alle weniger. Sie werden aber auch von dir abhängig, weil du willst dann ja morgen auch die Möglichkeit haben, diesen Aufwand abzurufen. Das heißt, wenn sozusagen die Hälfte der Leute, sagen wir mal, jedes Jahr 5% mehr Aufwand einbringt und dann irgendwann nach 10 Jahren in einem Jahr sagt, okay, wir rufen jetzt all den Mehraufwand ab, dann würde das für die anderen bedeuten, dass jetzt plötzlich irgendwie 50% des Jahresaufwandes, den jetzt von Leuten abgerufen, die ihn gar nicht erbringen wollen. Das heißt, alle anderen müssen für die Güter, die sie haben wollen, plötzlich doppelt so viel tun, wie eigentlich nötig wäre. Und ich gehe davon aus, dass das ist was bei Geld immer möglich ist. Also Geld ist ja auch, dadurch, dass so viel Geld im Umlauf ist, müssen wir immer für die Geldbesitzer arbeiten. Also dadurch, dass man Geld speichern kann. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es da einfach eine gewisse Grenze gibt, dass im Wesentlichen der Großteil des Aufwandes einfach innerhalb kurzer Zeit erbracht wird. Das heißt, dass du jetzt kein sehr großes Konto hast an positivem oder negativem Aufwand. Ja, denn sonst würden die Leute irgendwann sagen, okay, da ist so viel, lass mich mal bitte ausreden kurz. Sonst würden die Leute irgendwann sagen, da ist so viel Aufwand gespeichert, Leute, die wollen, dass wir was für sie tun, wir wollen das aber nicht. Wir fangen jetzt neu an, lösen diesen Verteilungspool auf und gründen einen neuen. Damit das nicht passiert, gehe ich davon aus, dass die Leute von Anfang an eine Regelung vereinbaren, dass man halt eine gewisse Kappungsgrenze gibt, dass du 1 oder 2 Jahre vielleicht mal aussetzen kannst, aber dass du nicht nach Belieben Aufwand speichern kannst, weil das würde die anderen von dir abhängig machen. Das würde sie in Zukunft verpflichten, für dich zu arbeiten. Das werden sie, glaube ich, auf so eine beliebige Weise nicht wollen.